2. Korinther, Kapitel 7. Dieweil wir nun solche Verheißung haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Fasset uns! Wir haben niemand Leid getan, wir haben niemand verletzt, wir haben niemand übervorteilet. Nicht sage ich solches, euch zu verdammen, denn ich habe droben zuvor gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Ich rede mit großer Freudigkeit zu euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllet mit Trost. Ich bin überschwänglich in Freuden in aller unserer Trübsal. Denn da wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, damit er getröstet war an euch, und verkündigte uns euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer um mich, also dass ich mich noch mehr freuete. Denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reuet mich nicht. Und ob's mich reuete, so ich aber sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübt hat, so freue ich mich doch nun nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass ihr seid betrübt worden zur Reue. Denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendworinnen nehmet. Denn die göttliche Traurigkeit wirke zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereuet, die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Siehe, dasselbige, dass ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket, dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache. Ihr habt euch beweiset in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Darum, ob ich euch geschrieben habe, so ist's doch nicht geschehen um des Willen, der beleidiget hat, auch nicht um des Willen, der beleidiget ist, sondern um des Willen, dass euer Fleiß gegen uns offenbar würde bei euch vor Gott. Derhalben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch mehr gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquicket an euch allen. Denn was ich vor ihm von euch gerühmet habe, bin ich nicht zu Schanden worden, sondern gleich wie alles wahr ist, was ich mit euch geredet habe, also ist auch unser Rühmen vor Titus wahr worden. Und er ist überaus herzlich wohl an euch, wenn er gedenket an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Ich freue mich, dass ich mich zu euch alles versehen darf.